gesehen, viel erlebt, Bruder. Bleib bestehen, Zeit vergeht, Bratan. Viel gesehen, viel erlebt, Bruder. Bleib bestehen, Zeit vergeht, Gardasch. Wenn ich heute zurückblick auf alte Tage, bin ich in Rage. Ich erinnere mich damals, als ich zu meinen Jungs sagte, ich wolle rappen, und sie mich fragten, mit welchem Geld denn will die Welt verändern. Denn ihr habt viele Fragen, viel gesehen, viel erlebt, ich habe viel zu sagen und erzähl von meinem Leben, weil ich muss, muss. Druck in der Brust, Brust, wir schmecken die Luft, Luft. Nachts auf den Straßen, pusten Rauch und wir atmen. Schwere Luft liegt im Magen, schwere Luft durch den Tag. Bruder, ist das hier wahr oder ist das eine Lüge? Vertrau mir, wenn ich sag, die meisten wollen betrügen. Halt mich fern von diesen, von diesen. Viel gesehen, viel erlebt, Bruder. Bleib bestehen, Zeit vergeht, Bratan. Viel gesehen, viel erlebt, Bruder. Bleib bestehen, Zeit vergeht, Gardasch. Ich frage mich, manchmal sind wir wahnsinnig. Das kann nicht sein, oder ist es wirklich wahr? Seh kein Tageslicht an manchen Tagen. Die Fehler, die du tust, muss man irgendwann bezahlen. Hast dein Geld nicht gespart in all den Jahren, zu spät jetzt. Worauf willst du warten? Die Weltkugel bewegt sich und dreht sich in deiner Welt. Alles zum Geld und Macht, läuft etwas falsch. Bruder, reim es dir selbst zusammen. Guck mal da, wo ich herkomme, wollen's mies, Bruder, zieh's, Bruder. Gruß an Frankfurt, ich kenn eure Psies, Bruder, dasselbe. Mit Tüten vom Skunk stehen deine Jungs vor dir, lügen sich an. Doch halt mich fern von diesen, von diesen. Viel gesehen, viel erlebt, Bruder. Bleib bestehen, Zeit vergeht, Bratan. Viel gesehen, viel erlebt, Bruder. Bleib bestehen, Zeit vergeht, Gardasch.